Akratisch und akribisch. Einseitig, aber unparteiisch. Der libertäre Podcast. Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin. Wir begrüßen euch zum libertären Rückblick auf den Oktober. Informieren werden wir euch auch diesmal darüber, von was sich Menschen in Berlin, umliegenden Regionen und der Welt im letzten Monat gern befreien wollten oder gar befreit haben. Frei von steigenden Mieten zum Ersten. Lärmdemo in Neukölln prangert zu viel Ärger und zu wenig Wut an. Frei von Militaritis. Schon gehört? Die geht um. Lasst euch bloß nicht anstecken. Frei von steigenden Mieten zum Zweiten, wie IranerInnen das seit den 90er Jahren machen. Frei von Tabus, die Anarchie herrscht immer noch. Frei von grauer Fassade, ein Kreuzberger Wandbild informiert künstlerisch über Aufwertung, Verdrängung und Widerstand im Kiez. Frei von der GEMA, musikalisch begleiten wird uns Tintenwolf, zu dessen ersten CD wir zum Schluss noch eine kleine Rezension für euch haben. Und hier hört ihr ihn mit dem Song »Der Sommer ging«. Wie passend. Nach langem Winter war er da. Der Frühling mir im Herzen wuchs. Als ich dich plötzlich vor mir sah und mein Mund erspürte deinen Kuss. Ich fühlte mich so wohl bei dir. Die Angst verlor schnell an Gewicht. Zärtlichst Worte kamen mir, flossen für dich in ein Gedicht. Den Sommer haben wir geteilt und planten unserer Zeit voraus, haben Arm in Arm verweilt, doch viel zu schnell war's wieder aus. Der Herbst kam und der Sommer ging, ohne dass ich kann verstehen, wie etwas, das so schön anfing, so schnell kann in Scherben gehen. Jetzt stehe ohne dich ich hier, und es bleibt mir nur Erinnerung. Allein zu kämpfen führen wir, bringt es auch nicht mehr in Schwung. Ein langer Winter steht nun an. Die Angst wieder an Gewicht gewinnt, doch wird sie gehen irgendwann. Der nächste Sommer kommt bestimmt. Wir waren Mitte Oktober bei einer Lärmdemo in Berlin-Neukölln. Ihr vielleicht auch. Dann haben wir hier Material für einen ausführlichen Tagebucheintrag für euch. Falls ihr nicht dabei wart, dürft ihr jetzt gespannt darauf sein, wie die Beteiligten ihren Mietenärger erst in Wut und dann in Action wandelten. Ja. Wir wollen die ganze Stadt kaufen, alles. Die ganzen super, Terroristen, ja. Muss nichts mehr. Das war bei Monopoly jetzt hier? Oder ja, genau. Ja, Terroristen. Okay. Wir haben und wir geben mal ein bisschen Geld für soziale Projekte und dann kaufen wir euch. Es muss ne? Jetzt endlich ja. Mal erstmal ein bisschen Geld. Ja, aber von mir, ich hab ja nichts. Was wollt ihr von mir jetzt? Also, dann müssen wir hier einfach irgendwie kaufen. Also, haben Sie eine Wohnung? Wohnen Sie nirgendwo? Wir kaufen eure Wohnung auf jeden Fall. Ja, dass du keine Wohnung hast, kriegst du nur einen Slum. Naja, ich lebe ja schon in Miete hier, also da gibt's nicht mehr hier. Weil wir kaufen das jetzt hier alles, weil wir haben Geld und ihr habt Sozialneid. Wir kaufen euch alle! Wir kaufen euch! Tja, bevor die Demo losgehen konnte, trat die RIF auf den Plan. Die radikale Investmentfraktion hatte im Vorfeld Aktionen gegen die Demo angekündigt. Die Polizei beeilte sich auch hektisch zu intervenieren, um die Schnauzbart tragenden InvestmentbankerInnen vor den terroristischen ZwangsumzugsgegnerInnen zu schützen. Wer weiß, ob die Polizei jemals einen Blick ins Handbuch der Kommunikationsguerilla werfen wird. Aber wir können vermutlich froh sein, dass sie es nicht tut. Jedenfalls erheiterte sich die gesamte Demo am Schauspiel. Und wir beglückwünschen die RIF für ihre gelungene Aktion. Den Beginn bildete eine Kundgebung auf dem Herfurtplatz mit zahlreichen Wortbeiträgen, von denen wir einige in Auszügen und einen komplett dokumentieren, weil sie einen guten Einblick in die Themen bieten, um die es den etwa 600 DemonstrationsteilnehmerInnen ging. Wir sind heute hier, weil die Mieten in Neukölln und überall sonst in der Stadt und auch in anderen Städten immer weiter steigen. Wir sind heute hier, weil wir das Problem alle kennen und weil es Zeit wird, etwas dagegen zu tun. Wir sind heute hier, um laut zu sein, um unserem Ärger und unserer Wut Ausdruck zu verleihen, dass wir aus unserem Zuhause, aus unserem Kiez vertrieben werden sollen, damit hier nur noch Leute leben können, die zu viel Geld haben. Hallo Leute, schön, dass ihr hier seid, dass wir zusammen auf die Straße gehen und Krach machen gegen diese Entwicklung von hohen Mieten und Verdrängungen, die hier in unserem Kiez immer stärker wird. Zu viel Ärger, zu wenig Wut haben wir vorgeschlagen als Motto für diese Demo. Zu viel Ärger, zu wenig Wut, das hat vor ein paar Jahren jemand da vorne an die Ecke vom Edeka gesprüht. Das war der richtige Spruch zur richtigen Zeit, denn damals hatte das Quartiersmanagement zusammen mit dem Bezirk und Buschkotzki gerade ihre Taskforce Okerstraße auf den Weg gebracht. Nicht nur die Roma-Familien in der Okerstraße wollte die Taskforce aus dem Stadtbild vertreiben, auch die Leute auf der Schillerpromenade, die dort ihr Sterni getrunken haben, sollten weg. Von der Taskforce wurden sie Trinkergruppen genannt. Wer heute ein paar Jahre später abends am Herfurtplatz rumhängt, sieht nichts anderes als Trinkergruppen. Nur dass es jetzt die hippe weiße Mittelschicht mit dem passenden Geldbeutel ist, die hier wegschlürft. Draußen Bier trinken, laut sein und Müll rumliegen lassen, ist also offenkundig nie das Problem gewesen. Sondern in den Augen der Bezirksautorität waren es schlicht die Falschen, die das damals taten. Wenn du genug Kohle hast, um für 55 Euro in der Schillerbar beim Kiezdinner zu essen, dann darfst du danach auch auf der Schillerpromenade dein Bier trinken. Das ist ein Beispiel dafür, dass das Problem hier vor allem Verdrängung ist. Leute ohne Kohle, arme Menschen, Hartz-IV-Bezieherinnen und Migrantinnen sollen raus. Leute mit dem passenden Geldbeutel können sich nach wie vor aussuchen, wo und wie sie gerne leben wollen. Wir müssen mittlerweile nehmen, was wir irgendwie bezahlen können. Und das heißt bei der x-ten Mieterhöhung dann oft genug raus aus dem Viertel und an den Stadtrand ziehen. Zu viel Ärger gibt es hier für uns auf jeden Fall zu viel. Seit Jahren gibt es aber auch Widerstand dagegen. Und dabei haben wir auch Erfolge gehabt. Tempelhof konnte beispielsweise durch die Anwohnerinneninitiative Tempelhof für alle, durch die versuchte Massenbesetzung der Kampagne Squad Tempelhof und schließlich durch einen Bürgerentscheid der Baumafia entzogen werden. Aber trotzdem verschärfen sich die Widersprüche in unserer Nachbarschaft immer weiter. Mehr und mehr Leute müssen wegziehen, ihre Wohnungen werden in Eigentum umgewandelt, es hagelt Mieterhöhungen und Zwangsräumungen sind mittlerweile an der Tagesordnung. Währenddessen haben nun auch die richtig Reichen unsere Kieze entdeckt. Gegenüber dem Jobcenter auf dem ehemaligen Kindl-Areal baut Ziegert Immobilien gerade einen Luxusneubau mit dem Namen 12053 mit dazugehörigen 119 Eigentumswohnungen. Ziegert ist hier im Schillerkiez vor allem dadurch bekannt geworden, dass sie mit sehr rabiaten Methoden die Allerstraße 18 leergeräumt und die Miet- in Eigentumswohnungen umgewandelt haben. Mittlerweile haben sie auf Neubau umgesattelt, weil sie denken, da bekommen sie nicht so viel Gegenwind zu spüren. Wenn du in Zukunft aus dem Jobcenter kommst, dann wirst du auf die Balkone deiner neuen Nachbarinnen sehen, die knapp den zehnfachen Hartz-IV-Regelsatz pro Quadratmeter für ihre Luxusbude bezahlt haben. Zwischen 2870 und 3970 kostet da der scheiß Quadratmeter. In dieser ganzen Entwicklung können wir nicht darauf vertrauen, dass uns irgendwelche Politikerinnen oder Parteien zu Hilfe kommen. Diese haben in der Vergangenheit ausreichend bewiesen, dass sie ein Teil des Problems sind und nicht der Lösung. Wir müssen uns selber helfen und solidarisch mit unseren Nachbarinnen und Nachbarn gegen diese Entwicklung vorgehen. Immer wenn Erfolge gegen diese rein profitorientierte Stadtpolitik erzielt wurden, dann lag es daran, dass Menschen sich zusammengetan haben. Stadt und Land, wo wir auch vorbeilaufen werden, ist ein gutes Beispiel, weshalb wir vom Senat oder vom Rathaus nichts, aber auch gar nichts zu erwarten haben. Die städtische Wohnungsbaugesellschaft Stadt und Land sollte eigentlich dafür da sein, Menschen, die auf dem freien Markt keine Wohnung bekommen, mit Wohnraum zu versorgen. Außerdem sind sie mittlerweile Teil des sogenannten Bündnisses für bezahlbare Mieten des Senats. Das ist ein Hohn und eine Verarsche sondergleichen. Allein im letzten Jahr klagte Stadt und Land ungefähr 10-mal am Tag gegen ihre Mieterinnen und setzte 76 davon per Zwangsvollstreckung vor die Tür. Gleichzeitig streichen sie jährlich zweistellige Millionengewinne ein. 2012 waren es 22 Millionen Euro Gewinn. Wieso hat eine landeseigene Wohnungsbaugesellschaft Gewinne zu erwirtschaften? Mit dem Geld der Stadt- und Landmieter und Mieterinnen wird unter anderem die Verschuldung des Berliner Haushalts getilgt, den wir dem Bankenskandal zu verdanken haben. Im letzten Frühjahr gelang es, die von Stadt und Land angekündigte Zwangsräumung von Zainab und Maya aus der Hermannstraße zu verhindern. Das hat aber nur geklappt, weil sich viele Menschen mit den beiden solidarisiert und zusammen Stress gemacht haben. Zu viel Ärger gibt es also wie gesagt genug. Wenn wir hören, die Aufwertung unserer Viertel und die Verdrängung, das sei eine natürliche Entwicklung. Wenn wir hören, man könne nicht billiger bauen, wir müssten halt 10 Euro den Quadratmeter zahlen. Wenn wir immer mehr Stress haben, nur um in unserem Kiez, der uns gefällt, wo unsere Freunde und Freundinnen und unsere Familien leben, wohnen zu bleiben. Wenn das alles so ist in einem System und wenn es angeblich nicht anders möglich ist, dann stimmt damit halt etwas nicht. Dann muss dieses scheiß System, in dem es nur um Profit geht, dann muss das weg. Aber was ist mit der Wut? Eigentlich bekommt man hier im Norden Neukölln schnell den Eindruck, dass die meisten die Schnauze voll haben davon, die ganze Zeit nur verarscht zu werden. Und ich habe ja schon einige Beispiele genannt, wo unser Widerstand auch erfolgreich gewesen ist. Eigentlich glaube ich nicht, dass es wirklich zu wenig Wut gibt, aber diese Wut ist im Augenblick leider nicht wirklich sichtbar in den Straßen. Dabei müssen wir gemeinsam was auf die Beine stellen, und sonst sitzen wir nämlich bald morgen auf der Straße. Nur wenn wir uns zusammentun und diesen Angriff gemeinsam bekämpfen, können wir auch was erreichen. Diese Lärmdemo ist eine Möglichkeit, kollektiv und solidarisch Widerstand dagegen zu leisten. Aber das reicht natürlich bei weitem nicht aus. Wir müssen unsere Nachbarinnen und Nachbarn kennenlernen und uns organisieren, um die Vereinzelung zu durchbrechen, von der diese Gesellschaft so durchtränkt ist. Ich will noch ein Zitat vorlesen von Erich Fried, was ich sehr schön finde. Er hat mal geschrieben, was den Armen zu wünschen wäre für eine bessere Zukunft, nur dass sie alle im Kampf gegen die Reichen so unbeirrt sein sollen, so findig und so beständig, wie es die Reichen im Kampf gegen die Armen sind. Also Leute, seid laut, tragen wir unsere Wut auf die Straße. Schluss mit der Verdrängung, Schluss mit hohen Mieten. Die Häuser denen, die sie brauchen. Man erinnert sich, wo schwer inzwischen war, wie viel am Wert. Doch es ist nicht lange her, da war es noch nett im Prenzlauer Berg. Häuser waren besetzt und die Schnösel waren vergrätzt, die Eltern voll entsetzt und man selbst ganz wunderbar vernetzt. Der Mauerpark war noch, wie es sich gehört, der Rasen schon im Mai völlig zerstört. Doch statt Punk, Feuer und Krawall gibt's jetzt hier Kinderwagen überall. Scheiß Gentrifizierung, schreibt mit Edding ganz groß, denn wenn das weitergehen sollte, sind wir bald den Wedding auch noch los. Der Staat setzt die Interessen der Besitzenden schonungslos durch und überzieht stadtpolitischen Protest mit Repression. Der Widerstand gegen Zwangsräumung setzt dagegen auf Solidarität. Wir versuchen, die Betroffenen konkret zu unterstützen, die Räumung möglichst abzuwenden und thematisieren gleichzeitig die politischen Hintergründe der Zwangsräumung. Solidarität ist ein Stück praktisch geworden Utopie, Sie zeigt, was wir einer zu erkämpfenden, solidarischen Gesellschaft erwarten. Solidarität ist aber auch erfolgreich. Zum Beispiel, zuletzt konnte die Zwangsräumung von Dieter aus Marzahn verhindert werden. 30 Leute besuchten die städtische Wohnungsbaugesellschaft DGW und machten in der Empfangshalle ein Picknick, verteilten an Mitarbeiterinnen Schokoküsse mit Zwangsräumung verhindern Fähnchen. Die kamen total gut an bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Kurze Zeit später erhielt der Anwalt von Dieter ein Schreiben der DGW, er könnte in seiner Wohnung bleiben. Auch in Neukölln konnte im letzten Jahr die Zwangsräumung von Zainab verhindert werden. Auch hier durch öffentlichen Druck und praktische Solidarität. Wir haben in letzter Zeit auch die Kämpfe der Geflüchteten unterstützt und eine gemeinsame Demonstration gemacht. Habt ihr vielleicht mitgekriegt, die United Neighbor. Die besetzte Schule in der Ohlauer Straße ist nun wieder räumungsbedroht. Hier werden wir in den nächsten Wochen erneut unsere Unterstützung zeigen müssen. Wir wollen die Praxis der Solidarität ausbauen und die Ohnmacht der Menschen durchbrechen. Wir wollen nicht zuschauen, wie die Mieten immer weiter steigen, Menschen verdrängt und in große Verzweiflung gebracht werden. Wir wollen eine solidarische Gesellschaft, ein Berlin für alle erkämpfen. Yo! Und während wir den Klängen von Las Barricadas lauschten, gab es zahlreiche weitere Wortbeiträge, unter anderem auch auf Türkisch und Arabisch. Kira artışlarına karşı direnişimizi göstermeye geldik ve ilk önce demin duyduğumuz Almanca metnini Türkçesini okumaya çalışacağım. Selamun aleyküm Neukölln. Ahvani ve ahvati giranel izzâ. أن هناك أسبابا كثيرة تجمعنا اليوم حيث نرى بوضوح إنه لا يوجد لنا مكانا للبقاء في حينا كما نرى التغيرات التي تحدث في حينا يوميا من غلاء في إيجار المساكن والشعور بعدم الأمان والاستقرار. Neukölln ist ein Stadtteil, der sehr migrantisch geprägt ist, mit großen türkischen und arabischen Communities. Daher war es natürlich sehr erfreulich, dass es auch entsprechende Redebeiträge gab. Selbstkritisch muss allerdings angemerkt werden, dass sich das später in der Zusammensetzung der Demonstration nicht widerspiegelte. Es ist also noch viel Arbeit vor uns. Ach, und noch ein Punkt. Angekündigt war die Demo als Lärmdemo, mit dem Vorbild argentinischer Demonstrationen, wo auf Töpfe geschlagen wird, etc. Von Töpfen war leider bis auf ein, zwei Ausnahmen nicht zu sehen. Dass es dann trotzdem laut war, ist größtenteils der Samba-Band zu verdanken, die den Demozug begleitete. Alles in allem war das eine Demonstration, die Lust gemacht hat auf mehr. Die nächste Gelegenheit ist bereits am 8. November am Cottbusser Tor in Kreuzberg, wo die Jugend von Cotti und Co. erneut zu einer Lerndemo einlädt. Also 14 Uhr, Cottbusser Tor am 8. November. Alle von uns aufgenommenen Redebeiträge findet ihr in voller Länge ebenfalls unter aradio.blogsport.de dokumentiert. Quer. Quer. Queer. Quer. Quer. Queer. Queer. Quer. Quer gelesen. And now for something completely different. Nachrichten mal anders gelesen. Bei unseren wissenschaftlichen Streifzügen durch die hiesigen Betonwüsten sind wir auf eine neue, gefährliche Krankheit gestoßen. Bitte hören Sie sich unsere Aufklärungssendung aufmerksam an, um sich gegen diese neue Gefahr wappnen zu können. In den Betondschungeln der urbanen Wüsten hat die Spezies des Homo politicus sinistris, eine Unterart des Homo normalis, eine seltene Blüte getrieben. Doch ihre Existenz wird von der ansteckenden Krankheit Militaritis gefährdet. Dieses Übel befällt vor allem die Homo normalis und führt nach einer Verpuppungs- und Reifephase zur Entwicklung der gefährlichen Art des Homo militaris. Dieser lebte bisher vor allem geballt in Betonkästen anstatt Rändern und fühlte sich in den umgebenden Wäldern und Wiesen besonders wohl. Doch diese Art breitet sich nun langsam in die vom Homo politicus sinistris, dem gemeinen linken Politaktivisten, besiedelten Gebiete aus. Dabei steigt natürlich auch die Gefahr, sich an Militaritis anzustecken. Eine besondere Rolle kommt dabei den sogenannten regionalen Sicherungs- und Unterstützungskräften sowie den Wehrdienstberaterinnen zu, bei denen es sich um besonders ansteckende Mutationen des Homo militaris handelt. Diese Mutationen des Homo militaris sind bereits in fast jedem Bundesland der Bundesrepublik vertreten und vor allem für die Homo normalis sind sie hoch ansteckend, da sie die Fähigkeit besitzen, besonders anfällige Individuen der Homo normalis ausfindig zu machen. Vor allem Jungtiere der Homo normalis werden durch die Sermonkuli, sogenanntes dummes Gerede, der Wehrdienstberaterin, leicht zum Opfer der Militaritis. Sie mutieren dabei innerhalb von nur 3 Monaten zum vollwertigen Homo infanteristis, dem gewöhnlichen Infanteristen. Diese Art verbreitet sich zunehmend in den Großstadtdschungeln. Durch ihre Jagdwerkzeuge sind sie vor allem für aktive Homo politicus sinistris eine Bedrohung. Sie treten immer in Gruppen, nie jedoch allein auf. Da ihnen selbstständiges Denken fremd ist, sind sie von Befehlen älterer Artgenossen abhängig. Beim Unterbrechen der Befehlskette wird die Gruppe deshalb handlungsunfähig. Durch gezielte Förderung eigener Gedankenbewegungen durch erfahrene Therapeutinnen kann auf erfolgreiche Remutation und Heilung gehofft werden. Rückfälle sind jedoch nicht auszuschließen. Auch symbiotische Beziehungen zu verschiedenen stellenden Raubtieren waren schon zu beobachten. Diese bestehen vor allem mit den Raubkatzen der Art der Automobilis militaris und variieren je nach Unterart. So hilft beispielsweise der sogenannte Fennec militaris, ein besonders scharfäugiges Raubtier, dem gewöhnlichen Infanteristen vor allem bei der Orientierung. Im Gegensatz bekommt er Hilfe bei der Jagd. Wer sich dieses Schauspiel der militärischen Aufklärungskunst nicht entgehen lassen will, sollte im Juni 2015 nach Elmau fahren, da der Fennec militaris bei den Wanderbewegungen der G8 im deutschen Raum ebenfalls seine Bahnen ziehen wird. Etwas anders könnte sich die Zusammenarbeit mit dem Puma militaris und dem Leopardus militaris gestalten. Denn diese beiden Großkatzen brauchen Lebewesen wie den Infanteristen zum Auffinden ihrer Beute. Dafür gewähren sie Schutz und Lebensraum. Eine derartige Symbiose mit dem Homo infanteristis wurde jedoch bis jetzt nicht gesichtet. Sie wäre für den Homo politicus sinistris auch höchst gefährlich, da beide Raubkatzen als sehr gefräßig gelten und sich auch in Betondschungeln gut bewegen können. Doch auch gemeine linke Politaktivisten wissen sich zu wehren. Vor allem der sogenannte Antimilitarismus schützt vor Erkrankungen. Antimilitarismus in Verbindung mit antikapitalistischem Gedankengut und einem kräftigen Schluck Sabotage machen eine Ansteckung an Militaritis so gut wie ausgeschlossen. So kann ungestört weiter an einer besseren Welt gearbeitet werden. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie am besten die netten Anarchistinnen von nebenan. Hinter hohen grauen Mauern, müssen weggesperrte Menschen kauern, weil ihr Gerechtigkeit es nennt, in einem System, das nur die Strafe kennt. Doch Gerechtigkeit, die gibt es nicht, wo Menschlichkeit zusammenbricht. Unter Hass und Wahn und Gier, der Begriff der Freiheit nur zu ziehen. Wenn wir nicht gegeneinander stehen, sondern gemeinsam vorwärts gehen, dann können Gefängnismauern splittern und jene frei sein, die jetzt noch hinter Gittern. Es braucht sie nicht, die Strafanstalt, zerschlagen sei die Staatsgewalt. Wenn anstatt dass uns die Willkür leitet, dem Worte sei der Weg bereitet. Und während ihr die nächsten Kneste baut, rufen wir klar und rufen laut. Wenn der Staat endlich verreckt, wird jeder Knast zum Hausprojekt. Gegen Kneste, gegen Käfige, gegen Repression. Tote Liberation, tote Liberation, tote Liberation. Es war also nicht nur der Entzug von Freiheit, wie man sich als Gesellschaft vorstellt. Es war der Versuch, uns, mir die innere Freiheit zu nehmen, also die innere Autonomie, die Fähigkeit, geistig, seelisch, von der politischen Identität her, über mich selbst zu bestimmen. Kiste, Kittchen, Kneste, Folterinstrumente, Ziel ist Resozialisierung, Ängste, hochprofitable Sekte des Kapitals, profitorientiert, du musst arbeiten, keine Bar. Jeder Häftling in Deutschland ist zur Arbeit verpflichtet, es lohnt sich für jeden, der Zwangsarbeit verrichtet, dein Lohn ist gesichert, 1,35 €, vielleicht kommst du einen Monat früher raus, bist du fleißig, sie schützt ihren Reichtum, die herrschende Klasse, vor der zahmen, besitzlosen Masse, sie richten, schikanieren, nie. Und hier soll man seinen Hass auf die Gesellschaft verlieren. Du siehst den Irrsinn, musst nur deine Sinne zoomen. Danke Robert Koch, Knastprodukte boomen. Auch Deutschland privatisiert, JVA Hünfeld. Nur der Anfang hinter schwedischen Gardinen grüßt Geld. Wer aus dem Knast kommt, fremdelt mehr als jemand, der reingeht. Der Staat ist der Letzte, der hier für dich einsteht. Ein Viertel aller Entlassenen gehen zurück in Kneste. Freiheitsentzüge sind dreckige Geschäfte. Gegen Kneste, gegen Käfige, gegen Repression. Tote Liberation, tote Liberation, tote Liberation, tote Liberation. Tote Liberation. Tote Das war wieder Tintenwolf mit Kneste. Und nun erzählen wir euch unsere bewegende Geschichte des Monats. Eine iranische Hausbesetzungsgeschichte. In den 90er Jahren gab es eine neue Reihe von Volksaufständen im Iran nach der Revolution von 1979. So gab es von 1991 bis 1994 sechs größere Erhebungen in Teheran, Shiraz, Arak, Mashhad, Ghazvin und Tabriz und eine Reihe von kleineren Zusammenstößen und unzähligen weiteren Städten. An den meisten dieser Vorfälle waren städtische Hausbesetzerinnen beteiligt, weil ihre Unterkünfte zerstört wurden. Die erste Phase der Aufstände begann im August 1991, als Hausbesetzerinnen in Südteheran in Bagher Abdad sich anfingen, einen Riot gegen die Polizei zu liefern, weil diese zuvor ihre Unterkünfte zerstört hatten. Die Demonstrantinnen bewarfen die Polizei mit Steinen und zündeten ein Bullenauto an. Im März 1992 dann hielten 300 körperlich beeinträchtigte Kriegsveteranen eine Demonstration gegen die Regierung und deren Umgang mit den Unterdrückten ab. Sofort bekamen sie Unterstützung von den HausbesetzerInnen. Die Demonstrierenden rannten auf eine Rampe, welche voll mit städtischen Bussen war und wo sich ebenfalls Banken und eine Polizeistation befanden. Dabei wurden 2 Demonstrierende und 6 Polizisten getötet und viele mehr wurden verletzt. 300 wurden festgenommen und 4 weitere wurden sofort vom Staat exekutiert. Zu Riots kam es auch in Arak, ca. 240 Kilometer südwestlich von Teheran. Die Auseinandersetzung ging 2 Tage. Auslöser war ein LKW, welcher von der Polizei verfolgt wurde und in einem Unfall einen Jungen tötete. Am nächsten Tag protestierten 3000 Menschen in der Stadt und forderten weg mit dem Bürgermeister. Dabei wurden einige Banken angezündet und 3 Stadtgebäude. So befand sich die Stadt für mehrere Tage im Notstandsgesetz. Doch die wohl dramatischsten Ereignisse fanden in Meshed statt, eine heilige Stadt mit 3 Millionen Einwohnenden nahe der afghanischen Grenze. Es begann am 30. Mai 1992 in Kuwait-e-Tolab. Eine Besetzergegend, in der die Regierung sich weigerte, Baugenehmigungen auszustellen bzw. die illegal gebauten Gebäude zu legalisieren. Die Bewohnerinnen wurden gemein getäuscht und ihre gesamten Unterkünfte zerstört, als die Einwohnerinnen zu Verhandlungen mit der Stadt gingen. Als sie wiederkamen, waren ihre Häuser zerstört und von Sicherheitspersonal bewacht. Es gab viel Widerstand, viele beleidigten die Polizei oder weigerten sich, die Häuser zu verlassen. Die Spitze des Eisberges an diesem Tag wurde erreicht, als die Schulkinder aus der Schule nach Hause kamen. In der unübersichtlichen Menge und den Zusammenstößen mit dem Sicherheitspersonal wurden 2 Jungen erschossen. Die aufgebrachten Demonstrantinnen zogen danach plündernd und brandschatzend zum Rathaus, Bibliothek und mehreren Polizeistationen und setzten alles in Brand. Am Ende des Tages hatten die Aufständischen so ziemlich die Stadt übernommen. Am Ende hatten die Riots in Meshed über 100 Gebäude und Läden zerstört und haben einen Gesamtschaden von 10 Billionen iranischen Rials hinterlassen. Mehr als 300 Menschen wurden festgenommen, 6 Polizisten getötet und 4 Protestierende erhängt. Die Mainstream-Medien versuchten, die wahre Ursache des Aufstandes zu vertuschen und schoben die Schuld zu religiösen Hardlinern. Weitere soziale Bewegungen waren auch auf den Aufständen im August 1994 in Ghazvin und Tabriz zu sehen. Der Auslöser hier war, dass die lokalen Gerichte eine Anklage nicht annehmen wollten. Hier kamen 38 Menschen ums Leben und ca. 400 wurden verletzt. Abgesehen von den großen Zusammenstößen wurden viele kleine Aufstände in anderen Teilen der Erde ignoriert. Wie Asef Bayat dazu sagt, sind diese Aufstände von den städtischen Armen ausgegangen, welche nicht superpolitisch sein müssen, sondern vielmehr sich im Alltag behaupten, durch gegenseitige Hilfe. So hatte die arme Bevölkerung auf ihre Art einen riesigen Einfluss auf Veränderungen und Aufstände gegen die Regierung, auch als nicht konkret organisierte politische Gruppe oder Bewegung. برای ضربه آخر Die meisten Besetzerinnen waren Dorfmigrantinnen und Slumbewohnerinnen, welche nur nach einem Weg schauen, zu überleben und es ein bisschen besser zu machen. So besetzten sie oft Land außerhalb der großen Stadt, weit weg von den Augen der Behörden. Sie bauen Unterkünfte und organisieren die Communities und verhelfen sich zu Annehmlichkeiten. Diese oft direkten Aktionen erlauben es vielen Menschen, der Last der hohen Mieten und Staatskontrolle zu entkommen und schaffen Strukturen, in denen der Staat nicht mehr viel zu sagen hat, wo sich die Menschen eher auf Familie, Bekannte und lokale Normen verlassen. Dieser Beitrag wurde zusammengestellt aus einem Artikel von Asef Bayat, ein aus dem Iran stammender Philosoph, der in Kent an der Universität unterrichtet. Er setzte sich viel mit dem Phänomen der, wie er sie nennt, Nichtbewegungen auseinander und machte so oft sichtbar, wie politisch die scheinbar unpolitisch einfachen Menschen besonders im Iran sind. Der Fall ist erledigt. Du bist hier nicht der Captain. Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie. Wie jeden Monat haben wir auch dieses Mal einen Blick in den Blätterwald gewagt, um herauszufinden, wo die Anarchie herrschte. Diesen Monat hat es scheinbar das Nachkriegsdeutschland erwischt. Es gibt aber auch arge Rangeleien um den Stellenwert von Recht und Ordnung. Aber hört selbst. Wir fangen ganz sachte an. Die FAZ schreibt in einem Kommentar unter dem Titel Anarchie oder Diktatur über die Auswirkungen des arabischen Frühlings. Der arabische Frühling ist gescheitert. Der Nahe Osten ist entgegen aller Hoffnung weder demokratisch noch stabil. Die Möglichkeiten lauten nun Anarchie oder Diktatur. Und wer hätte es für möglich gehalten? Wir geben der FAZ recht und wünschen uns natürlich die Anarchie. Insgesamt haben sich manche Medien aber nicht ausreichend darauf geeinigt, was Anarchie nun eigentlich ist, beziehungsweise was sie umfasst und was nicht. So schreibt der Spiegel beispielsweise über Südafrika: In vielen Armenvierteln herrschen Rechtlosigkeit und Anarchie. Die Seite infranken.de ist da anderer Meinung. So heißt es in ihrem Text über Shakespeares König Lear unter dem Titel Schrille Effekte mit Disco-Glitzern. Über dessen Königreich: In einer Welt des Chaos, die aus Lears Thronverzicht und dem daraufhin im Land herrschenden Kampf zwischen den beiden verlogenen Macht- und sexgeilen Erbtöchtern entstanden ist, herrscht das Gesetz der Anarchie, der rücksichtslosen Durchsetzung der eigenen Ziele. Die Neue Zürcher Zeitung wiederum sieht das Ganze anders und spricht von einer institutionellen Anarchie. Wenn sie über Libyen schreibt: Neben den Gefahren durch bewaffnete Auseinandersetzungen in mehreren Regionen herrscht auch eine institutionelle Anarchie im Land. Wenn es um das Recht geht, kann es die Anarchie scheinbar niemandem recht machen. Einen interessanten Übergang bietet da das Interview, das die Seite negativfilm.de mit dem Regisseur Christian Petzold geführt hat. Auf die Frage, welchen Blick er auf das Nachkriegsdeutschland habe, antwortet er: Die Nachkriegs- und Schwarzmarktzeit ist eigentlich die Krimi-Zeit. Da gab es so viele Morde und Gewaltverbrechen. In Zeiten, da große Unterdrückungssysteme sich auflösen, herrschen Freiheit und Anarchie. Freiheitsanarchie sozusagen. Warum nicht? Filmische Anarchie haben wir aber auch zu bieten. So schreibt ein Autor der Tageswoche über den isländischen Politiker Clown Gnar: Gnar war also im Land bereits als bunter Hund bekannt. Seine filmische Anarchie half seiner politischen Humoreske auf die Beine. Seine beste Partei versprach, dass sie die Dinosaurier aus dem Jurassic Park im Stadtzentrum aufstellen werde. Das führt dann aber doch ein bisschen zu weit. Schließlich hat das anarchistische Crime Think Kollektiv aus den USA mittlerweile ein Copyright auf alles, was mit Anarchie und Dinosauriern zu tun hat. Wer allerdings denkt, damit sei die Grenze der Skurrilität in Sachen Anarchie erreicht, sieht sich eines Besseren belehrt. Denn die Deutsche Handwerkszeitung schreibt unter dem Titel auch Hochspannendes zum Thema Anarchie: Die schrulligsten Toiletten der Welt. Anarchie und Chaos können auch auf der Toilette herrschen. Wer gerne eine chaotische Sitzung bevorzugt, ist hier genau an der richtigen Stelle. Na dann, vielen Dank fürs Einschalten und dabei hinsetzen. Unser Link-Tipp des Monats führt uns dieses Mal nach Berlin-Kreuzberg, wo unter anderem ein mietenpolitisches Wandbild entstanden ist. Es ist der 12. September, der Tag der feierlichen Vorstellung eines Wandbilds in Kreuzberg durch die Kollektive Orangotango, Menferrado und Papsat. Doch worum geht es bei dem Bild, das jetzt an der Ecke Nauninstraße-Manteuffelstraße zu sehen ist? Eine Aktivistin aus einer lokalen Initiative bietet folgende Interpretation. Ja, wir wurden ja eben gebeten, einen Redebeitrag zu halten und ich habe mir ein paar Gedanken gemacht. Also halt, welche Bedeutung eigentlich so ein Wandbild aus Bewegungsperspektive hat. Und was wir halt so sehen, so die Köpi, die Räumung der Familie Gübel, die ehemals, also die besetzte Kyvri-Brache, die jetzt auch räumungsbedroht ist, Bethanien, Oranienplatz, Kotti und Co. Und eben auch die ehemals besetzte Schule in der Ohlauer Straße. Das sind Also für mich sind alles Orte irgendwie des Widerstandes, die sich mal länger oder kürzer in Kreuzberg manifestieren konnten. Und man sieht hier so eine bildhafte Erzählung von den stadtpolitischen Protesten, die in jüngster Vergangenheit stattgefunden haben. Und ich denke, dass solche Erzählungen total wichtig sind, weil sie die Identität der Bewohnerin bestärken und den Ort auch symbolisch markieren. Als ein Ort, der irgendwo Widerstand irgendwie Teil der Alltagspraxis ist. Also als ein Ort, wo sich Menschen gegen steigende Mieten und Verdrängung aktiv wehren und sich auch solidarisch mit jenen zeigen, die sich das Recht, überhaupt in Berlin bleiben zu können, erst erkämpfen müssen. Und dabei sind wir ganz stark, oder diese Menschen sind ganz stark auf eine solidarische Nachbarschaft angewiesen. Denn diese bildet auch den Nährboden, auf dem der Protest gegen die Verdrängung und für ein Bleiberecht gedeihen kann. Das wurde in der Lausitzer Straße 8 ganz stark sichtbar, wo sich tausende Menschen in den frühen Morgenstunden versammelt haben, um die Räumung der Familie Gülboy durch zivilen Ungehorsam zu verhindern. Und es wurde auch wieder bei der Räumung der Olauer Straße sichtbar, bei der Dutzende Tage lang auf dem Dach der Schule protestierten und sich tausende Menschen im Kiez und Anwohnerinnen solidarisch zeigten. Ergänzt wird das von Eindrücken einer Aktivistin von Kotti und Co. Ich möchte ganz gerne was im Namen von Kotti und Co. sagen. Also die Jugendlichen können heute nicht kommen, aber wir nehmen das dankbar zur Kenntnis, dass es hier so schön zeigt, was es gibt, und uns ist wichtig, dass das, was auf dem Bild zu sehen ist, tatsächlich auch passiert in den Kiezen. Und sehr schön finde ich persönlich die Verbindung zwischen dem Oranienplatz und Kotti und Co., also diese kleine Straße. Das ist ein schönes Symbol. Ich finde sehr schön, dass zu sehen ist, dass es Nachbarschaftlichkeit gibt, dass Menschen sich die Hände reichen und Menschen auf dem Dach stehen und sagen, dass man eine Bewegung nicht verhindern kann und dass wir sozusagen auch von diesem Wandbild wieder zurück in die Praxis gehen. Und vielen Dank nochmal und liebe Grüße vom Kotti. Aber wie ist das Wandbild überhaupt entstanden? Ein Aktivist von Orangotango Menferrado erzählt die Vorgeschichte. Wir haben hier zusammen mit Papsat und der Hausgemeinschaft hier von der Manteuffel 39 eben dieses Wandbild in den letzten Monaten oder fast Jahren, kann man schon sagen, realisiert und umgesetzt. Ich würde jetzt eingangs noch ein paar Sachen einfach so ein bisschen zum Entstehungskontext sagen. Und Leute von Papsat, glaube ich, würden dann konkret zur Umsetzung noch was sagen. Und wir haben auch, glaube ich, einige Leute von den Innis da, die ja hier dargestellt sind, also vom Bündnis weiß ich auf jeden Fall. Zum Entstehungskontext, wenn wir hier stehen, sieht es ja, oder glaubt man nicht, dass da jetzt irgendwie 1,5 Jahre Arbeit drin stecken. Die Idee ist vielleicht, um damit anzufangen, ist für uns vor 1,5 Jahren ungefähr auf so einem Sofa da drüben in der Liegnitzer gekommen, dass wir einfach gerne Kartierung machen wollten, eine Karte hier von Kreuzberg und eben da diese Aufwertungs- und Verdrängungsprozesse, die ja gerade dieses Berlin allgemein, aber insbesondere Kreuzberg auch, ziemlich am Umwursteln sind. Aber gleichzeitig eben auch den Protest und Widerstand, der sich hier ja ganz stark auch äußert und dem entgegenstellt. Und in einem zweiten Schritt sollten eben Elemente von dieser Karte in einem großen stadtpolitischen Wandbild festgehalten werden. Angefangen haben wir dann eigentlich letztes Jahr im August 2013 mit der Jugendgruppe von Kotti und Co. haben wir so 3 Workshops gemacht, wo wir uns getroffen haben, mit dieser Karte überlegt haben, was wollen wir darstellen, was können wir darstellen, haben erste Kategorien gebildet. Und parallel dazu ging eigentlich dann von uns beiden die Suche auch los nach einer passenden Wand für eben so ein mietenpolitisches Wandbild. Und sind hier durch die Straßen gelaufen, rauf und runter. Und es war eigentlich gar nicht so leicht, weil, wie ihr euch vorstellen könnt, ist es ja eher schwierig, halt eine Hauswand zu bekommen von einer Hauseigentümerin oder Hauseigentümer für ein mietenpolitisches Wandbild, das halt diese Thematik aufgreift. Und über ein paar Umwege sind wir dann zu der Luisenstadt gekommen und eben zu dieser Hausgemeinschaft der Manteuffel 39. Und von da an ging dann so ein mehrmonatiger Prozess los. Wir haben uns dann viele Treffen gehabt, viele Entwürfe entworfen und verworfen. Das war dann ganz kurz auch schon mal, dass wir fast wieder gescheitert werden. Wir haben dann eigentlich den Prozess von vorne nochmal angefangen. Das war, fand ich auch sehr schön. Ihr habt uns mit, also dann kam von der Hausgemeinschaft die Idee heraus oder diese einfach ein... Also dieses Wandbild in Form von diesem Monopoly-Spielbrett darzustellen, weil das eben ganz klar dieses Spiel auch mit der Stadt, also die Stadt dann nicht als sozialen Raum, sondern eher ja, als Spielraum für kapitalkräftige Investorinnen versteht, wo eben auch ganz klar dieser Ausverkauf halt symbolisiert wird und die ja, kapitalistische Wertsetzung der Stadt. Dann wären wir jetzt in unserem Ablauf sozusagen mit der Besprechung des Wandbilds fertig und würden jetzt nochmal so einen kleinen Schwenk zum zweiten Teil von dem Gesamtprojekt kommen, und zwar der Karte, die wir hier drüben ausgelegt haben. Ist da nur noch eine? Nee. Das ist die Karte, die jetzt vor allem mit einer ziemlich ausführlichen Rückseite tausendfach gedruckt wurde und auch seit gestern oder so im Netz zu finden ist. Die heißt Aufwertung, Verdrängung und Widerstand in Kreuzberg. Die hat ja im August letzten Jahres so ihren Anfang genommen, als wir so ziemlich gut. Als wir so ein bisschen ziemlich einfach, ziemlich primitiv, könnte man auch sagen, angefangen haben, Kartierungsworkshops zu machen, vor allem mit den Jugendlichen von Kotti und Co., wo es um so Fragen ging wie, was gefällt euch in Kreuzberg oder was ist euch wichtig in Kreuzberg, was sind Prozesse, die euch im Moment nicht so gefallen und so weiter. Dann haben wir angefangen, aus all dem Wissen, das wir da kollektiv oder diesen Missen und Haltungen und Weltsichten, die wir da so kollektiv zusammengetragen haben, Kategorien zu bilden. Und nach wirklich Monaten ist dann irgendwann mal vor einem Monat oder sowas klar gewesen, was die endgültigen Kategorien sind, die wir auf so einer Karte sehen möchten. Es sind vier verschiedene. Das ist einmal profitorientierte Stadtgestaltung und deren Folgen und ihre Folgen. Dann die Proteste, die sich dagegen organisieren. Und dann aber auch gelebte Gegenentwürfe gegen diese Art von Stadtgestaltung. Und ganz zu guter Letzt hier unten noch eine Auflistung von Initiativen und Informationsstellen oder Selbsthilfestellen, die hier auch verzeichnet sind, wo sich Betroffene von Verdrängung oder auch Leute, die sich einfach für die Thematik engagieren wollen, hinwenden können. Und genau, das ist sozusagen ein wildes Sammelsurium von verschiedenen hässlichen und schönen Seiten in Kreuzberg. Und die haben wir jetzt hier heute dabei und dürft ihr euch gerne mitnehmen. Und noch viel gerne auch kommentieren, entweder jetzt live und direkt oder mit ein bisschen Zeit, wenn ihr zu Hause mal drüber geguckt habt. Hier vorne steht auch eine E-Mail-Adresse drauf, wo wir gerne erstens Erweiterungen wollen für die Karte, also Orte, die man noch eintragen könnte oder müsste, weil die natürlich nicht vollständig ist und so eine Karte auch nie vollständig sein kann. Und weil wir natürlich auch wahrscheinlich Fehler gemacht haben und so eine Karte vielleicht auch schon ein Fehler an sich ist. Vielleicht sollte man auch gar keine Karte machen, um solche Prozesse darzustellen. Weil eine Karte ja auch immer den Makel hat, dass sie vorgibt, Wahrheit und also Wahrheit wiederzugeben und Wahrheit beansprucht. Weil wenn man jetzt der Karte glaubt, dann ist Kreuzberg so, wie es hier drin ist. In Wirklichkeit ist es aber wahrscheinlich nochmal ganz anders und es ist einfach eine subjektive Sicht auf unsere subjektive Sicht auf die Dinge. Es kamen noch verschiedene Initiativen zu Wort und es war bei allen deutlich zu spüren, dass der Kampf um ein Recht auf Stadt untrennbar mit dem Kampf der Refugees verbunden ist. Dazu gab es schließlich noch folgende Wortmeldung. Was ich jetzt an dieser Stelle noch sagen wollen würde, ist es, den letzten Kommentar meiner Vorvorrednerin zu unterstützen, dass der Protest, der im Moment aus meiner Perspektive und ich glaube auch aus der Perspektive vieler anderer Menschen, der zentralste ist, ist der Prozess der Geflüchteten im Moment. Und da würde ich darum bitten, sich da uneingeschränkt mit zu solidarisieren. Im Moment in der Thomaskirche befinden sich ungefähr, 50, 80 geflüchtete Menschen, die genau diese Zeichen brauchen, auf einer politischen Ebene, auf einer menschlichen Ebene. Und das ist das, wo sich die Kräfte meiner Meinung nach gerade darauf einigen sollten. Thomaskirche, da sind die ganzen Menschen. Geht einfach hin. Das Wandbild und die Karte findet ihr im Internet unter reclaimyourcity.net/Kreuzberg-Wandbild. Nochmal, reclaimyourcity.net/Kreuzberg-Wandbild. Alle Reden bei der feierlichen Eröffnung mit weiteren Informationen rund um den Entstehungsprozess und aus lokalen Initiativen findet ihr dokumentiert auf unserem Blog unter aradio.blogsport.de. Ende Juli hat der Berliner Dichter und Musiker Tintenwolf seine erste CD mit dem Titel »Als ich mir nicht anders zu helfen wusste« veröffentlicht. Wir haben einen Blick oder vielmehr ein Ohr gewagt und mal reingehört. Ich habe mir nie vorgenommen zu schreiben. Ich habe damit angefangen, als ich mir nicht anders zu helfen wusste. Dieses Zitat von Hertha Müller hat sich Tintenwolf zu eigen gemacht und nach langer, Gedichte schreibender Zeit endlich zusammen mit diversen bekannteren und unbekannteren Freunden seine erste CD aufgenommen. Dabei sind zum Beispiel Albino, Krog und Geigerzähler. Tintenwolf umschreibt seinen Stil selber als autonome Hippie-Punk-Lyrik. Besser kann man eigentlich den Inhalt der Scheibe nicht wiedergeben. Es finden sich Lieder in Deutsch und Spanisch, die sich thematisch mit der Liebe, dem Leben und linker Politik beschäftigen. Das Genrespektrum reicht dabei von gelesenen Gedichten über Gesang mit Instrumentalbegleitung zu gerappten Texten mit Elektrobeat im Hintergrund. Alles in allem ein gut gelungenes, buntes Potpourri, bei dem bei mehr als 30 Titeln für jeden etwas dabei sein dürfte. Erschienen ist das Ganze bei Abdafel Records und Tintenwolf Records, fast Eigenproduktion sozusagen. Wenn du jetzt neugierig geworden bist, schau doch einfach mal auf die Website tintenwolf.mrkeks.net. Dort kannst du die CD kaufen oder auch einfach runterladen. Der Creative Commons Lizenz sei Dank. Und hier hört ihr ihn nochmal mit »Lass niemals gleichgültig mich sein«. Bitte ich dich, Gott, lass niemals gleichgültig mich sein bei all dem Leid. Mein Mitleid nicht grau und fade sterben, wenn es so viel gibt, doch noch zu tun. Nur eines bitte ich dich, Gott, lass niemals gleichgültig mich sein, wenn Unrecht herrscht. Lass mich, wenn wir geschlagen, es nicht einfach dulden und trotz ihrer Hiebe immer weitergehen. Nur eines bitte ich dich, Gott, lass niemals gleichgültig mich sein, wenn Krieg wütet. Das Leben vergeht in Gräuel und Elend, die Unschuld stirbt auf Schlachtfeldern zuerst. Nur eines bitte niemals gleichgültig mich sein, wenn Lüge spricht. Und wenn sie uns wollen in Dummheit halten, lass die Wahrheit seien mächtiger. Nur eines bitte ich dich, Gott, lass niemals gleichgültig mich sein vor dem, was die Zukunft bringt. Lass mich helfen, wenn es gilt, hier zu versuchen, uns ein schöneres Sein aufzubauen. Solo le pido a Dios, que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre. Vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Wir sind am Ende der Sendung angelangt und sagen vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr euch jetzt überlegt, was ihr in den nächsten Tagen so tun wollt, hätten wir da noch einen Vorschlag. Im Freien Museum in der Bülowstraße in Berlin gibt es derzeit die Ausstellung »Die Utopie der Widerspenstigen – 40 Jahre Longomai« zu sehen. Die Ausstellung wird ergänzt durch politische Veranstaltungen und musikalische Darbietungen. Es geht unter anderem um Sklavenarbeit im Jahr 2014, nicht kommerzielle Lebensformen, den Austausch zwischen alten und neuen Kollektiven. Am 15. November zieht die Ausstellung weiter, in die Schweiz. Den Link zum Programm findet ihr auf unserer Website aradio.blogsport.de. Na denn, macht mal, was ihr wollt und auf Wiederhören. Encara no tinc cara, tinc la testa, i està per a la festa. Està per a la festa. Està per a la festa. Està per a la festa. Love.